Nummer 1, Seilers Goldkörner, Grätz 1819. Zur Versteigerung freigegeben. Nummer 2, Kants Naturgeschichte, Zeit 1798. Zur Versteigerung freigegeben. Nummer 3, Forkel Allgemeine Literatur der Musik, Leipzig 1792. Zur Versteigerung freigegeben. Nummer 4, Säume, Spaziergang nach Syrakus 1803. Wird kassiert. Nummer 5, derselbe Apokryphen 1811. Ebenfalls kassiert. Nummer 6, Türk, Anweisung zum Generalbassspielen, Halle 1791. Zur Versteigerung freigegeben. Nummer 7, Thompsons Jahreszeiten, Altona 1796. Zur Versteigerung freigegeben. Nummer 8, Kotzebue über den Adel. Ludwig van Beethoven stirbt am 26. März 1827. Sein Nachlass wird geregelt, das Vermögen geschätzt, die Musikalien und die Bibliothek inventarisiert. Denn die Bücher sollen versteigert werden. Was zwei beeidete Bücherschätzmeister in ihrem Schätzungsprotokoll an Literatur aufführen, ist eine kleine und übersichtliche Bibliothek. Schöngeistiges. La Fontaines Fabeln, Goethe, Schiller, Klopstock. Vor allem aber auch musikalische Fachliteratur. Dazu Werke über Diätetik und Heilquellen. Auch zwei Bücher von Johann Gottfried Säume sind dabei. Die als verboten durchstrichenen Bücher sind nach den bestehenden allerhöchsten Zensurvorschriften zur Amtshandlung anherzuliefern. Et lector in Europa ego. Ludwig van Beethoven liest Johann Gottfried Säume. Ein Feature von Matthias Stressner. Ein Bestätigungsvermerk vom KK Zentralbücherrevisionsamt, ausgestellt am 5. September 1827, bezeugt, dass die verbotenen Bücher aus Beethovens Bibliothek auch tatsächlich abgeliefert wurden. Wenn Bücher Säumes in Beethovens Bücherschrank standen, hat der Komponist sie dann auch wirklich gelesen? Und wenn ja, wissen wir aus welchem Grund? Es ist mir immer noch ein nicht zu unterdrückender Wunsch, es möge Ihnen, Herr Kapellmeister, gefallen, Ihre Vermählung mit Säume, ich meine die Fantasie in Cis-Moll und die Beterin, der Welt mitzuteilen. Am 10. November 1819, längst nach Säumes Tod im Jahr 1810, entschließt sich der Komponist, Musikpädagoge und Musikschriftsteller Georg Christoph Grosheim, 1764 bis 1841, Beethoven auf eine Vermutung anzusprechen, die sich bei ihm schon längst zu eherner Gewissheit verfestigt hat. Beethovens Mondscheinsonate muss von einem Gedicht Johann Gottfried Säumes inspiriert sein. Auf des Hochaltares Stufen kniet Lina im Gebet, ihr Antlitz glühet, von der Angst der Seele hingerissen zu der hochgebenedeiten Füßen. Ihre heißgerungenen Hände beben, ihre bangen, nassen Blicke schweben um des Welterlösers Dornenkrone, Gnade flehend vor des Vaters Throne. Gnade ihrem Vater, dessen Schmerzen ihrem lieben, kummervollen Herzen in des Lebens schönsten Blütetagen bitter jeder Freude Keim zernagen. In dem achtstrophigen, 1796 erstmals veröffentlichten Gedicht »Die Beterin« von Johann Gottfried Säume wird ein Mädchen beschrieben, das am Altar kniet und um das Leben des kranken Vaters fleht. In der Vorrede seiner 1816 veröffentlichten Ausgabe von Säumes Gedicht über Glückseligkeit und Ehre geht Grosheim sogar so weit, die Verbindung von Säumes Text und Beethovens Musik taktgenau anzugeben. Der Mann von Gefühl wird, wenn er nur einige metrische Kenntnisse hat, sogleich finden, dass die ersten Worte des Gedichtes auf des Hochaltares Stufen kniet Lina im Gebet bis zum neunten Takte meisterhaft ausgesprochen sind und so weiter. Am Schluss des Adagios hat das Gedicht unter fortdauerndem Kyrie das Ende der sechsten Stanze erreicht. Die beiden letzten fallen weg. Beethoven geht auf die von Grosheim mehrfach und an unterschiedlichen Orten vorgeschlagene Vermählung mit Säume nie ein. Trotzdem ist das Gerücht einer Verbindung von Säume und Beethoven in der Welt und für die Wirkungsgeschichte beider von besonderer Bedeutung. Auf des Hochaltares Stufen kniet Lina im Gebet. Ihr Antlitz glüht. Von der Angst der Seele hingerissen zu der hochgebenedeiten Füßen. Der immer noch wichtigste Beethoven-Biograf Alexander Wheelock Thayer machte aber dann doch deutliche Einschränkungen. Gnade ihrem Vater, dessen Schmerzen ihrem lieben, kummervollen Herzen in des Lebens schönsten Blütetagen bitter jeder Freude Keim zernagen. Rettung für den Vater ihrer Tugend, für den einzigen Führer ihrer Jugend, dem allein... Man wird sich schwer mit dem Gedanken befreunden, künftig bei dem ersten Satze dieser Sonate an Säumes schwerfällige Verse zu denken, obgleich ja der nicht erhaltene Brief Beethovens an Großheim das beinahe zur Pflicht macht. Das Gebet einer Tochter um Genesung ihres todkranken Vaters anstatt eines romantischen Liebesergusses? Was soll man aber mit den beiden anderen Sätzen anfangen, wenn man ernstlich den ersten im Sinne des säumischen Gedichtes auffasst? An einer anderen Verbindung von Säume und Beethoven zweifelt allerdings auch Thayer nicht. Nämlich an dem von Grosheim erwähnten, im leider nicht erhaltenen Brief Beethovens vermerkten Sachverhalt, dass der Komponist Beethoven in Teplitz an Säumes Grab gestanden habe. Das hat, auch nach Thayer, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Säume war am 13. Juni 1810 zu Teplitz gestorben, wo Christoph August Tietke, Elise von der Recke, Christian August Heinrich Clodius und andere kunstsinnige Freunde sich in rührender Weise seiner annahmen. Dass sich Beethoven an Säumes Grab unter dessen Verehrer gestellt hat, dürfen wir wohl so auffassen, dass Tietke und die Gräfin von der Recke ihn persönlich an Säumes Grab geführt haben. Schweige, wenn unter ausgestorbenen Zweigen vermüdet die Erinnerung sitzt. Traut und von der Mitternacht umschaut sich auf versunkene Urnen stützt. Da nahe dich, wo dein Verlassener trauert. Traut und von der Mitternacht umschaut sich auf versunkene und von der Mitternacht umschauert sich auf versunkene Urnen stützt. Auch Werke Tietkes finden sich nach Beethovens Tod in der Bibliothek des Komponisten. Die Posten 20 und Posten 21, die Elegien und die Urania, sind für die Schätzmeister aber unverdächtig und werden von den Sperrkommissären zur Versteigerung durchgewinkt. Dass Beethoven die Werke Tietkes tatsächlich gelesen hat, ist verbürgt. Denn als Beethoven im Herbst 1804 der von ihm verehrten Josephine von Brunswick, der Verwitweten von Daim, ein Geschenk machen wollte, hatte er den Verschlüsselungscode seiner Zuneigung aus einem populären Werk Tietkes gewählt. Aus Urania über Gott, Unsterblichkeit und Freiheit destillierte er 3x6 Zeilen, die er als dreistrophiges Lied an die Hoffnung Opus 32, vertonte. Und blickt er auf das Schicksal an, zu klagen, wenn scheidend über seinen Tagen die letzten Strahlen untergehen. Dann lass ihn um den Rand des Erdentraumes das Leuchten eines Wolkensaumes von einer nahen Sonne sehen. Beethoven stand mit seinem Interesse für Tiedtke damals nicht allein. Tiedtkes Urania war ungemein beliebt. Poesiealben, Todesanzeigen und Nachrufe der Zeit belegen die außerordentliche Popularität, die gerade die vier letzten Zeilen der Urania hatten. Du winkst, wenn mir die letzte Träne entfließet, mich zur Vergötterung hinauf. Ein Mensch, ein müder Pilger, schließet. Ein Gott beginnet seinen Lauf. Sehr zum Leidwesen Johann Wolfgang von Goethes, der in seinen Gesprächen mit Eckermann am 25. Februar 1824 seinem Ärger freien Lauf lässt. Indessen, fuhr Goethe fort, habe ich von Tiedtkes Urania nicht wenig auszustehen gehabt. Denn es gab eine Zeit, wo nichts gesungen und nichts deklamiert wurde als die Urania. Wo man hinkam, fand man die Urania auf allen Tischen. Ich fand dumme Weiber, die stolz waren, weil sie mit Tiedtke an Unsterblichkeit glaubten. Und ich musste es leiden, dass manche mich über diesen Punkt auf eine sehr dünkelhafte Weise examinierte. Auch Kompositionen von Tiedtkes langjähriger Lebensgefährtin Elisa von der Recke besaß Beethoven im Manuskript. Von der Reckes Nachrichten von dem berüchtigten Cagliostro-Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779 hatten die Autorin bekannt gemacht. Ihre religiös empfindsamen Texte waren Vorlagen für Komponisten der Zeit wie Johann Adam Hiller, Johann Georg Wittauer oder Johann Gottlieb Naumann. Das Verhältnis zwischen Säume und dem Dichterpaar Tiedtke von der Recke muss belastbar gewesen sein. Säume bewegte sich am Ende seines Lebens in den religiös erbaulichen Zirkeln, in denen auch nachweislich viel musiziert wurde. Säume schreibt an Tiedtke kurz vor seinem Tod, am 16. Mai 1810, noch seine letzte Arbeit, die Ausflucht nach Weimar. Diese Ausflucht nach Weimar war für Säume ein Test, ob er eine Reise nach Teplitz überhaupt noch kräftemäßig würde schaffen können. Endlich, lieber Tiedtke, habe ich nach einigen Jahren, die ich kränkelnd hinlungerte, wieder eine Art von Ausflucht gewagt. Aber welch ein Abstand. Sonst machte ich einen Spaziergang nach Syrakus. Jetzt mache ich eine Reise nach Weimar. Und das letzte ist dennoch ein größeres Wagstück als das erstere. So ändern sich die Zeiten. Dem Reisenden ist es hochnotpeinlich, dass er an die in Aussicht genommenen Reisestationen Anweisungen für die Diät zu schicken hat, die er jetzt einhalten muss. Ist das nicht ein Jammer, dass unser einer, ein Kerl, der sonst Kraut und Rüben roh verzehrte, als wär's Studentenfutter, jetzt in seinen alten Tagen mit so schlechtem Anstande und Erfolge den Küchenphilosophen machen muss? Aber Christoph August Tiedtke und Elisa von der Recke können dem Todkranken nicht mehr helfen. Sie machen zwar für Säume in Teplitz noch Quartier, ebenso wie sich auch Christoph Martin Wieland noch einmal bei der russischen Zarin für Säume verwendet. Aber als die sehnlichst erwartete Zusage vom Petersburger Hof für eine Pension kommt, ist Säume schon tot. Christian August Heinrich Clodius, Dichter und Professor in Leipzig, zeitweise auch Herausgeber von Säumes Gedichten, schildert das Begräbnis. Am Morgen des 15. Juni versammelten sich die in Töplitz anwesenden Freunde Säumes in der Wohnung der Frau von der Recke, dem sogenannten Fürstenhause, um in Begleitung einiger anderen angesehenen Einwohner und Badegäste von Töplitz, die auch von fern den Namen des merkwürdigen Menschen geehrt hatten und unter Vortritt des würdigen Geistlichen Säumes Reste der Erde zu übergeben. Außer der Frau von der Recke und ihrer nächsten Umgebung befanden sich unter der Begleitung Herr Professor Fichte und seine Gattin, die Gattin des Herrn Hofrat Böttiger von Dresden, der Herr Graf Schönfeld, der Jüngere aus Wien, der sich Solmes bildenden Umgangs von Leipzig her dankbar erinnerte, und andere mehr, welche die in ganz Deutschland verbreiteten Freunde des Verstorbenen in dieser ernsten Stunde würdig vertreten konnten. Da unter den zahlreich erschienenen Trauergästen auch der Philosoph Johann Gottlieb Fichte war, schreibt Karl August Böttiger am 16. Juni des Jahres an Frau von der Recke: Wäre ich Fichte gewesen, ich hätte die letzte meiner Reden ans deutsche Volk auf Solmes Grab gesprochen. Dass der erwähnte Freundeskreis mit Beethoven an Solmes Grab in Teplitz stand, kann also als sicher gelten. Aber hat Ludwig von Beethoven deswegen Solme auch gelesen? Ja, er hat. Zwei Sequenzen aus Beethovens Tagebuch von 1817, die erst jetzt richtig zugeordnet werden können, geben neue Hinweise auf eine direkte Lektüre. In einem ersten Eintrag aus der ersten Jahreshälfte ist davon die Rede, dass Beethoven sehr konkret eine Italienreise plant. Die zweite Stelle stammt vom Sommer oder der zweiten Jahreshälfte 1817. Und hier schreibt Beethoven ein paar Zeilen mit eigener Hand aus einem Buch ab. Die Schwachheiten der Natur sind durch die Natur selbst gegeben. Und die Herrscherin Vernunft soll sie durch ihre Stärke zu leiten und zu vermindern suchen. Diese Zeilen sind aber eine von Beethovens Hand übertragene Textstelle aus Solmes Spaziergang nach Syrakus. Das Zitat findet sich in dem Salerno-Kapitel von Solmes Spaziergang, in welchem sich der Autor darüber Gedanken macht, inwiefern die Annahme eines gütigen und verzeihenden Gottes für die Entwicklung der Moral überhaupt sinnvoll ist. Die Art und Weise, wie sich Beethoven Fragen der Religion zuwendet, ist von zunehmender Dringlichkeit und existenzieller Verzweiflung. Das zeigt sich auch in einer erneuten Vertonung des Tiedtke-Textes, für die sich Beethoven eine weitere, spätere Auflage von Tiedtkes Urania eigens besorgt haben muss. Ob ein Gott sei, ob er einst erfülle, was die Sehnsucht weinend sich verspricht, ob vor irgendeinem Weltgericht sich dies rätselhafte Sein enthülle, hoffen soll der Mensch. Er frage nicht. Denn erst in dieser Urania-Auflage sind die zusätzlichen Zeilen zu finden, die Beethoven seiner erneuten Urania-Vertonung Opus 94 jetzt anfügt und dem schon ausgewählten Text wie ein Rezitativ voranstellt. Tiedtkes und Solmes Texte zu Glauben, Religion und Kirche müssen Beethoven ganz direkt angesprochen haben. Eine Vorstellung von Solmes theologischer Position bekommt der Leser insbesondere bei dem Aufenthalt in Rom. Nun bin ich wieder hier, in dem Sitz der Heiligen Kirche, aber nicht in ihrem Schoße. Wie schade das ist. Ich habe so viel Ansatz und Neigung zur Katholizität, würde mich so gern auch an ein Oberhaupt in geistlichen Dingen halten, wenn nur die Leute etwas leidlicher, ordentlich und vernünftig wären. Meiner ist der Katholizismus der Vernunft, der allgemeinen Gerechtigkeit, der Freiheit und Humanität. Und die ihre ist die Nebelkappe der Vorurteile, der Privilegien, des eisernen Gewissenszwanges. Ich hoffte, wir würden einst zusammenkommen. Aber seit Bonapartes Bekehrung habe ich für mich die Hoffnung sinken lassen. Dank sei es der Frömmelei und dem Mamelukengeist des großen französischen Bannerherrn. Die Römer haben nun wieder Überfluss an Kirchen, Mönchen, Banditen. Er hat uns zum wenigsten wieder einige hundert Jahre zurückgeworfen. Homo sum, sagt Terenz. Sonst könntest du leicht fragen, was mich das Zeug anginge. Wenn aber klar ist, dass Beethoven in Solmes Schriften ernsthaft gelesen hat, dann mag die Frage noch einmal gestellt werden, was ihn an diesem Autor und diesen Schriften des Weiteren so interessiert haben könnte. Wer war dieser Solme? Und welchen Eindruck hat er damals auf seine Zeitgenossen gemacht? Es ist am 28. oder 30. Juni des Jahres ein Student aus Leipzig unter dem Vorgeben, seine Anverwandten zur Besuchung verreiset und zurzeit weder zu seinen Verwandten noch nach Leipzig zurückgekommen. Er war 18 bis 19 Jahre alt, mittler Statur, trug sein schwarzbraun Haar, welches ein wenig tief in die Stirn gewachsen war, in einem steifen Zopfe und hat sehr schwarze Augenbrauen. Bei seiner Abreise trug er ein braunes Kleid von feinem Tucher mit Stahlknöpfen, eine grüne, gewirkte Weste, schwarze Beinkleider und Stiefeln. Seine Degenscheide war mit Schlangenhaut überzogen und seine Wäsche mit J.G.S. bezeichnet. Man befürchtet, dass diesem jungen Menschen ein Unglück begegnet sein möchte und ersucht diejenigen, welche eine zuverlässige Nachricht von ihm erteilen können, dieselbe gütigst in die Zeitungsexpedition zu Leipzig zu geben. Die Leser der Leipziger Zeitung vom 19. Juli 1781 mochten sich über den Text und den Stil der Vermisstenanzeige denn doch gewundert haben. Das Unheimliche der beschriebenen Person, festzumachen an der Beschreibung des Haars, das ein wenig tief in die Stirn gewachsen sein soll, oder an der exotischen Degenscheide mit Schlangenhaut, kontrastiert mit einer unüberhörbar ehrlichen Besorgtheit um das Wohlergehen eines jungen, verschwundenen Studenten. J.G.S. Johann Gottfried Solme wird sein eigenes Auftreten später auch als eher nachlässig beschreiben. Die Haare nennt er grotesk struppig und die Stirn von Jugend an unerträglich gerunzelt. Ein Markenzeichen, das die meisten Zeichnungen seiner Person auch noch deutlich wiedergeben, als er schon längst ein berühmter Autor ist. Diese Berühmtheit verdankt der Autor, der vor 250 Jahren am 29. Januar 1763 in Poserna in der Nähe von Lützen geboren wurde, insbesondere dem Spaziergang nach Syrakus. Eine Reise, die Solme am 6. Dezember 1801 begonnen hat, weswegen in verkürzter Redeweise häufig von dem Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 die Rede ist. Ende August 1802 ist er wieder in Leipzig zurück. Die enorme Strecke hatte er weitestgehend zu Fuß zurückgelegt. Jetzt sind alle Wasser so schön und hell, dass ich überall trinke. Denn für mich geht nichts über schönes Wasser. Die Wohltat und den Wert davon zu empfinden, musst du dich von den Engländern einmal nach Amerika transportieren lassen, wo man in dem stinkenden Wasser fingerlange Fasern von Unrat findet, die Nase zuhalten muss. So ging es uns, als wir in den amerikanischen Krieg zogen, wo ich die Ehre hatte, dem König die 13 Provinzen mit Verlieren zu helfen. Ab nach Kassel. Solme hatte sich als Student heimlich aus Leipzig und aus der Obhut seines Gönners, des Grafen von Hohenthal-Knautein, entfernt und war hessischen Werbern in die Hände gefallen. Er wurde nach Ziegenhain bei Kassel gebracht, zum Rekruten ausgebildet und mit einem hessischen Kontingent in englischen Diensten in die neue Welt verschifft. Doch Warum hatte er sich von Leipzig entfernt? Als der Graf durch meine Briefe aus Hessen die Geschichte, aber freilich nicht den Grund derselben erfuhr, schien er es für eine gewöhnliche jugendliche Albernheit zu halten und mich für einen Menschen zu nehmen, den man seinem guten oder bösen Genius überlassen müsse. Ich hatte im Allgemeinen nur Drang, die Welt zu sehen, vorgeschützt. Und übrigens nur wenige Hindeutungen auf mein inneres Ich angegeben. Wozu sollten Erörterungen und Auseinandersetzungen führen, die niemand frommen konnten? Die Herren hatten für meine Gründe keine Konzeptibilität. Auch wenn er später vermehrt den Eindruck erwecken will, seine Anwerbung beim Militär sei gegen seinen Willen erfolgt und säume infolge seiner Reisen und militärischen Dienststellungen immer wieder in die Lage gerät, auszureißen oder gar zu desertieren, das Militär und das Militärische ist dem unruhigen Wanderer alles andere als verhasst. Er ist und wird nicht Soldat wider Willen. Caesars De Bello Gallico trägt er in der Tasche wie eine Bibel. Ein militärhistorisches Thema wird zur Habilitation. Aber was die Freunde, Lehrer und Gönner anlangt, die er mit seiner Flucht aus Leipzig zwangsläufig hatte vor den Kopf stoßen müssen, so sah er einfach keine Möglichkeit, sich verständlich zu machen. Wie sollte er seine wirklichen Gründe verständlich machen, deren Konzeptibilität ihn doch schon selbst überforderte? Es dürfte bei dem jungen Melancholikus eine seltsame Mischung von Schwermütigkeit und bramabasierender Abenteuerlust vorgelegen haben, für die es nur ein Heilmittel gab. Er musste einfach fort. Etwas erleben. Laufen. Laufen. Laufen. Lieber Leser, voriges Jahr machte ich den Gang, den ich hier erzähle. Und ich tue das, weil einige Männer von Beurteilung glaubten, es werde vielleicht vielen nicht unangenehm und manchen sogar nützlich sein. Vielleicht waren diese Männer der Meinung, ich würde es anders und besser machen. Darüber kann ich in der Sache nur an meine eigene individuelle Überzeugung appellieren. So gern ich auch eingestehen will, dass Sie hier und da recht haben mögen, was die Form betrifft. Ich hoffe, du bist mein Freund oder wirst es werden. Unter den vielen Gründen, die Säume für Beethoven interessant machen konnte, ist zunächst zu nennen, dass beide, Beethoven und Säume, existenziell umschlossen waren von etwas Drittem, vom Krieg. Von der Alltäglichkeit des Krieges, die in das Werk von Säume und Beethoven auf eminente Weise hineinspielt. Der Krieg ging an jedem Fenster vorbei und Säume wie Beethoven hatten den Krieg ständig im Ohr, wenn man sich die Ohren vor lauter Kanonen und Geschützdonner nicht sogar zuhalten musste. Die musikalischen Militaria bei Beethoven prägen gerade nicht nur den Yorkschen Marsch, den Grenadiermarsch und Wellingtons Sieg, sondern auch die Sonaten und Sinfonien. Zurüstungen für den Krieg prägen den Alltag und die Erinnerung. Säume führt sich am Schluss der Syrakusreise seine Gefangennahme in Kassel noch einmal vor Augen. In Fach hatten mich ehemals die Handlanger des alten Landgrafen in Beschlag genommen und nach Ziegenhain und Kassel und von da nach Amerika geliefert. Jetzt sollen dergleichen Gewalttätigkeiten abgestellt sein. Doch möchte ich den fürstlichen Bekehrungen nicht zu viel trauen. Sie sind nicht sicherer als die demagogischen. Der zweite Grund ist das Verhältnis beider zu Napoleon. Beethoven und Säume nehmen, nach anfänglicher Verehrung, eine deutlich Napoleon-kritische Haltung ein. Es ist der 14. Juli, der Jahrestag der Erstürmung der Bastille, als Säume auf dem Rückweg in Paris weilt. Jetzt gelingt es ihm endlich, den Mann, auf den die Magnetnadeln der allgemeinen Aufmerksamkeit damals ausgerichtet sind, direkt in Augenschein zu nehmen. Gestern habe ich ihn auch endlich gesehen, den Korsen. Es war der 14. Juli und ein großes Volksfest, wo der ganze Pomp der seligen Republik hinter ihm herzog. Früh hielt er große Parade auf dem Hofe der Tuilerien, wo alles Militär in Paris und einige Regimenter in der Nachbarschaft die Revue passierten. Ich hatte daher Gelegenheit, zugleich die schönsten Truppen von Frankreich zu sehen. Aber dann folgt in der Beschreibung sofort eine Wende, die für Säume menschlich wie literarisch typisch ist. Es folgt eine Distanzierung bei übergroßer Nähe. Von Bonaparte sollte ich wohl lieber schweigen, da ich nicht sein Verehrer bin. Einen solchen Mann sieht man auf 200 Meilen vielleicht besser als auf 10 Schritte. Aber wer in Europa sollte diesem Mann Paroli bieten? Auch hier gibt es bei Beethoven und Säume eine ähnliche Ausrichtung. Es sind jetzt in Europa nur zwei Männer, Bonaparte und Alexander von Russland. Und nur eine Nation, die Engländer. Die Franzosen fingen an und haben aufgehört, eine Nation zu sein. Bonaparte schlägt nur mit seinem Geist und den Mahnen der seligen französischen Nation. Säume würdigt in besonderer Weise den russischen Auftritt auf der politischen Bühne. Und für manche seiner Zeitgenossen war Säume nicht nur ein Wanderer nach Syrakus, sondern auch ein Wanderer nach Russland. Für Böttiger zum Beispiel. Bei Gelegenheit einer Besprechung der Italienbücher der schon erwähnten Elisa von der Recke weist Böttiger auf das Vorbild Säume und dessen Petersburger Reisen hin. Und war nicht der edle, von ganz Deutschland dankbar genannte Sänger der Urania, der geist- und gemütvolle Tietke, selbst ihr Begleiter auf der Reise? Empfing er nicht, da er in Neapel gefährlich erkrankte, die großmütigste und beharrlichste Pflege von derselben Hand, die wenige Jahre später einem anderen uns allen teuren Sänger, dem diogenisch genügsamen Wanderer nach Syrakus und St. Petersburg, dem redlichen Säume den sinkenden Pilgerstab abnahm und ihm bis zum letzten Ziel seiner Wanderungen auf dem Begräbnisplatz in Teplitz zur Stütze diente? Die russische Armee hatte sich für alle Welt sichtbar zum eigentlichen Gegner der Franzosen aufgeworfen. Sichtbar gerade auch in Wien, wo die russischen Truppen sogar das Recht bekamen, durch Österreich und durch Wien zu ziehen. Ein von Säume als Lektor beim Göschen Verlag betreuter Autor, Karl Gottlob Küttner, widmete sich im März 1799 den aktuellen militärischen Ereignissen in Wien. Die Wiener Bevölkerung und mit ihr sicher auch Beethoven staunten damals über die Waffen- und Heerschau der für den Einsatz in Italien bestimmten russischen Streitkräfte in Schönbrunn, die der österreichische Kaiser persönlich empfängt. Nicht nur die als exotisch und barbarisch geltenden Kosaken und Kalmücken werden in Schönbrunn beobachtet, sondern auch der russische General. Jemand nannte in diesen Unterredungen den Namen Suwarow. Der Kosake wiederholte ihn dreimal mit vieler Wärme und berührte mit drei Fingern seine Stirn und die rechte und die linke Brust, ungefähr wie ein Katholik mit Weihwasser tut. Was er dazu sagte, war, wie ich nachher hörte, Bei Suwarow leben, bei Suwarow schwören wir. Er ist der Freund Gottes und des heiligen Nikolas. Und wir hoffen, dass er uns kommandieren wird. Säume hat diesen General beim polnischen Kosciuszko-Aufstand selbst erlebt. Und auch Säume erliegt damals dem Mythos, der sich um den die russischen Truppen führenden Feldmarschall aufgebaut hat. Da waren nun die Wiener in nicht geringer Bewegung, um den Wundermann zu sehen. Er sieht aus wie andere Leute, etwas gedruckt von Alter, Wetter und Ermüdung aller Art. Dabei aber ist er noch voller Kraft und tätig. Einige meinten, sie hätten von seinem Gesichte doch etwas von dem gesehen, was den Eroberer von Ismail und Praga andeutete. Hier erscheint er wie andere Menschen. Beethovens Biograf Thayer wird später rätseln, warum das Jahr 1799 und die Russen in Wien in der Beethoven-Literatur auffallend selten gewürdigt werden und warum sich nur 5 Briefe von 1799 in der Briefausgabe finden. Das Jahr 1799 bietet im Ganzen, gleich dem vorhergehenden, nur spärliches Material für den Biografen Beethovens und steht hierdurch in völligem Gegensatze zu dem folgenden und jedenfalls allen späteren Jahren, in welchen die Menge und Mannigfaltigkeit der Nachrichten nicht geringe Verwirrung verursacht. Aber diese Spärlichkeit muss nicht nur mit einer Überlieferungslücke zu tun haben. Sie könnte auch das Resultat eines veritablen Schocks gewesen sein. Denn die Stadt Wien und der habsburgische Herrschaftsbereich sind in diesem Jahr wenig mehr als ein Durchgangsland für einen polaren Kampf zwischen Napoleon und Russland. Und je länger, je mehr ist die politische und kulturelle Präsenz der Russen in Wien unübersehbar. Die Zarenschwester Maria Paulowna, die Frau, der Elisa von der Recke auch ihr Italienbuch widmet, tanzt auf dem Wiener Kongress und ist in Wien immerhin so präsent, dass sie im November 1814 die mehrfache Verlegung einer Beethovenschen Akademie veranlassen kann. Zar Alexander ist Widmungsträger von Beethovens 3 Violinsonaten Opus 30, ebenso Subskribent der Missa Solemnis und der geplante Widmungsträger der 9. Sinfonie. Und da war schließlich Rasumowski, dessen Palais in Wien für kulturellen Glanz stand und der für Beethoven von einzigartiger Wichtigkeit war. Säumes Reise nach Petersburg, auf die Böttiger so überdeutlich hingewiesen hatte, war also für Beethoven nicht weniger wichtig als die nach Syrakus. Über den Sommer arbeiten zum Reisen. Dadurch nur kannst du das große Werk für deinen armen Neffen vollführen. Später Italien. Sizilien durchwandern mit einigen Künstlern. Mache Pläne und sei getrost für L. Ein weiterer Grund für Beethovens Interesse an Säume ist die Vorbereitung einer eigenen Italienreise. So rätselhaft der Tagebucheintrag sich auch liest, an der Tatsache, dass Beethoven 1817 konkret plant, selbst nach Italien zu fahren und in diesem Kontext einschlägige Literatur liest, kann kein Zweifel herrschen. Schließlich war Beethovens Aufenthalt in Teplitz ja nur der Tatsache geschuldet, dass sein Arzt Malfatti ihm von einer Italienreise abgeraten und ein Staatsbankrott die Reise unerschwinglich gemacht hatte. Der von Freunden zur Lektüre empfohlene Säume bot für Beethoven also die Möglichkeit, diese Reise weiter vorzubereiten bzw. sie im Geist anzutreten. Italienführer hatten damals Konjunktur. Nicht nur Säume, auch Tiedtke und Elisa von der Recke legten Italienbücher vor. Nur als von der Reckes Italien-Tagebuch im Jahr 1815, also lange nach Säumes Tod, in der Nikolaischen Buchhandlung Berlin schließlich erscheint, sind gedruckte Italienführer bereits so verbreitet, dass Hofrat Karl August Böttiger im Vorbericht des Herausgebers stöhnt: Auch der Verfasserin war das Wort nicht unbekannt, dass man mit den Büchern und Reisebeschreibungen, die über Italien geschrieben worden sind, vielleicht ebenso viele Kamele beladen könne, als jener erwerblustige Jude von Emesa brauchte, um die von dem Kalifen in Masse erkauften Erzklumpen des umgestürzten Sonnenkolosses aus Rhodos fortschaffen zu lassen. Veritatem sequi et colere, tuere justitiam, omnibus equi bene velle ac facere, nil extimescere. Der Wahrheit folgen und sie hochhalten, die Gerechtigkeit wahren, allen gleichermaßen wohlgesinnt sein und Gutes tun, nichts fürchten. Dieser Wahlspruch findet sich bei Säume überall. Als Motto auf dem Titelblatt der Gedichte, als Motto des Spaziergangs von Syrakus und auch auf dem Titelblatt von Mein Sommer 1805. Das Motto steht tatsächlich auch am Anfang des Manuskripts Mein Leben, das in Kolonie bei Genf in der Fondation Martin Bodmer aufbewahrt wird. Aber wie wenig drückt sich in diesem Spruch, dessen Herkunft nicht bekannt ist und der vielleicht von Säume selbst stammt, die Tatsache aus, dass die redliche Unbefangenheit und Kraft bei Säume ja doch immer wieder durch Anflüge von Depression bedroht war, die man bei diesem Kraftkerl nicht unbedingt vermutet. Beethoven mag auch diese Verwandtschaft erkannt haben, die im fast jähzornig provokanten Verzicht auf Regeln der Etikette bestand, den diese beiden gegen ihren Willen zölibatär Lebenden hatten. Vielleicht erfährst du hier wenig oder nichts Neues. Die Vernünftigen wissen das längst. Aber es wird meistens entweder gar nicht oder nur sehr leise gesagt. Und mir deucht es doch notwendig, dass es nun nach und nach auch laut und fest und deutlich gesagt werde, wenn wir nicht in Ewigkeit Milch trinken wollen. Bei dieser Kindernahrung möchte man uns gar zu gern beständig erhalten. Ohne starke Speise wird aber kein Mann im Einzelnen, werden keine Männer im Allgemeinen. Das hält im Moralischen wie im Physischen. Und schließlich ist im Verhältnis von Beethoven und Säume ein letzter Grund wirksam. Europa. Sich selbstverständlich nicht nur im eigenen Staat, sondern in ganz Europa zu bewegen, das mag für den europäischen Adel und auch für Künstler der damaligen Zeit eine Selbstverständlichkeit gewesen sein. Kastraten, Maler, Komponisten, Tänzer und Tanzmeister, sie alle bewegten sich in Europa mühelos und spielten die feudalen Herrscher auch jenseits der politischen Allianzen gegeneinander aus. Ein Choreograf wie Nauvert inszenierte seine sündteuren Ballette in Berlin, Wien und Paris und die Libretti wurden getrennt in Petersburg verlegt. Der Adel und das dazugehörige Künstlerumfeld waren europäisch. Auch Beethoven sucht sich seine Gönner im diplomatischen Umfeld Wiens zusammen. Ob in Portsmouth, Polen, Palermo oder Paris, bei Säume wird ein Europa aus neuer Perspektive sichtbar. Ein Europa mit abgelaufenen Sohlen, Flöhen und Knotenstock. Ein Europa von unten. Säume sucht die Orte der Klassiker gerade dort auf, wo sie triste und beschwerliche Alltäglichkeit widerspiegeln und mit der Alltäglichkeit kämpfen. Säume will sehen, wo Apostel Paulus schlief und Horaz von den Flöhen gebissen wurde. Säumes Italien ist eben nicht Goethes Arkadien. Seine Aufzeichnungen tragen unsichtbar das für einen einfachen Hausmeister und Lektor der damaligen Zeit doch ungewöhnliche Motto Et in Europa ego oder besser noch Et Lector in Europa Ego. Ich war ein Lektor in Europa. Et Lector in Europa Ego. Ludwig van Beethoven liest Johann Gottfried Säume. Ein Feature von Matthias Stressner. Es sprachen Frauke Pohlmann, Reinhard Virchow, Matthias Hase und Volker Risch. Am Flügel Camilla Köhnken. Und Technik Daniel Dittmann und Karl-Heinz Stevens. Regie Elisabeth Panknin. Produktion Deutschlandfunk 2013. Redaktion Sabine Küchler.